Pawel Wlassow ist wegen der Vorgänge bei der Demonstration am 1. Mai zu Gefängnis verurteilt worden. Ein Freund ihres Sohnes bringt Pelageja Wlassowa zu einem Verwandten, Nikolai, dem Lehrer. Der Lehrer nimmt sie auf, weil sie ihm hilflos erscheint. Wenige Wochen später ist seine Küche voll von Proleten der Nachbarschaft. Pelageja Wlassowa betreibt Propaganda für den Kommunismus. Wir haben gehört, der Kommunismus ist ein Verbrechen. Das ist nicht wahr. Der Kommunismus ist gut für uns.